Das zypriotische Verbreitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pak Do San 2017 wurde gebildet. Zum Vorsitzenden des Komitees wurde Adamos Katsantonis, Vorsitzender der Zypern-Korea-Kultur- und Freundschaftsgesellschaft, gewählt.